بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir waren angekommen beim Tashahhud und machen nun weiter mit den Segenswünschen für den Propheten صلى الله عليه وسلم. Also الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Denn nach dem Tashahhud at-Tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Danach kommt Segenswünsche des auf den Propheten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, nachdem man das Glaubensbekenntnis gesagt hat, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dann geht es weiter. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. O Allah, erhebe die Erwähnung Muhammads und der Familie Muhammads, wie du die Erwähnung Ibrahims und der Familie Ibrahims erhoben hast. Du bist der Preiswürdige, der Ruhmreiche. O Allah, segne Muhammad und die Familie Muhammads, wie du Ibrahim und die Familie gesegnet hast von Ibrahim. Du bist der Preiswürdige, der Ruhmreiche. Und hier kommen wir nun zur Stellung und zum Nutzen dieser Segenswünsche für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla hat uns geboten, diese Segenswünsche auszusprechen, indem er sagte: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. O die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah sagte, Al-Imam al-Bukhari überlieferte, dass Abu al-Aliya sagte, das Gebet Allahs, also Salatullahi ala al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, auf den Propheten, weil in der Ayah heißt, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. As-Salah ist eigentlich das Gebet, aber hier die Segenswünsche eben. Das Gebet Allahs auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ihn bei den Engeln zu erwähnen, und das Gebet der Engel ist das Bittgebet. Also Salatullahi ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam bedeutet, dass Allah ihn erwähnt unter den Engeln, vor den Engeln, und zwar unter den höchsten Engeln, al-Mala'ul A'la, und das bedeutet, dass er ihn lobt und dass er ihn ehrt, Nabi sallallahu alaihi wasallam, vor diesen Engeln. Wir wünschen also, dass von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor dieser Schar, vor dieser tugendhaften, gottesfürchtigen Schar der Engel erwähnt und lobt und segnet. Warum? Weil er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist, der beste Mensch auf Erden, und er ist derjenige, der so viel Leid ertragen musste, damit wir diese Offenbarung mitbekommen. Und deswegen, wenn wir diesen Friedensgruß sagen, Assalamu alayka, im Tashahhud, dann sollte man das mit Liebe machen. Mit Liebe, mit Zuneigung, mit Anerkennung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben der Vermittler dieser besonderen Botschaft war und dass wir uns erinnern an all das, was er auf sich genommen hat auf diesem Wege der Da'wah. Und mit dieser Ayah, sagt Ibn Kathir weiter, mit dieser Ayah wird gemeint, dass Allah seinen Dienern berichtete, wie die Stellung seines Dieners und Propheten sallallahu alaihi wasallam bei ihm und vor der höchsten führenden Schar ist, so dass er ihn vor den nahestehenden Engeln erwähnt und dass die Engel das Gebet für den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Danach befahl der Erhabene die untere Welt. Also nachdem Allah und die Engel diesen Segenswunsch aussprechen, befahl Allah Azza wa Jalla die untere Welt, also wir Menschen, das Gebet und den Friedensgruß auszusprechen, so dass die Erwähnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam von den Leuten beider Welten geschieht, der höheren und der unteren. Also die Leute des Himmels erwähnen den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Leute der Erde erwähnen den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er eben diese Ehre verdient, der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagte, فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ عَشْرًا. Denn wer für mich einmal den Segenswunsch ausspricht, dem spricht Allah dadurch den Segen 10-mal aus. Wenn du einmal sagst, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala den Segen für dich aus. Und das bedeutet natürlich, dass Allah Azza wa Jalla dich recht leiten wird, dass alle Geschöpfe, dass Allah Azza wa Jalla den Engeln auferlegt, dass sie dich hüten und bewahren mit dem Befehl Allahs tabaraka wa ta'ala, dass er dich schützt vor Unglücken. Und deswegen sollte ein Muslim stets immer As-Salatu ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wiederholen. Und was dies bedeutet, also dass Allah Azza wa Jalla diesen Segenswunsch ausspricht für den Menschen, erwähnte Allah Azza wa Jalla, indem er sagte, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Er ist es, der über euch den Segen spricht und auch seine Engel, damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausbringt und er ist zu den Gläubigen barmherzig. Dies bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam vor den Engeln lobt und der Segensspruch der Engel und der Menschen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeutet, von Allah zu bitten, ihn zu loben. Und Allah azza wa jal wiederum, wenn wir dies tun, wird den Segenswunsch aussprechen und das bedeutet, dass er dich recht leiten wird, dass er dich segnen wird, dass du erfolgreich sein sollst im Leben und nach dem Leben, Yawm al-Qiyam. Und wenn man das Gebet auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen hat, kann man danach im Tashahhud beliebige Bittgebete aussprechen. Soll man sogar. Denn dieser Moment, also kurz vor Ende des Gebets, kurz vor dem Taslim, ist einer der besonderen Momente, in dem die Bittgebete erhört werden und das vernachlässigen auch viele. Also, und das ist komisch. Denn viele haben die Sachen umgedreht. Und das ist immer so. Sobald eine Sunna nicht belebt wird, wird dadurch eine Bid'ah belebt. Und sobald eine Sunna belebt wird, wird eine Bid'ah dadurch nicht mehr belebt. Das ist die Regel. Die Sunna ist, wie wir gleich sehen werden, dass wir zum Ende des Tashahhud Dua machen. Was haben die Menschen gemacht? Sie machen kein Dua nach dem, zum Ende des Tashahhud und vor dem Taslim, sondern sie machen Dua nach dem Taslim. Und da siehst du die Menschen, wie sie die Hände hochheben, Allahumma und so weiter und so fort. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie getan. Er hat zwar einige Gedenksprüche aufgezählt, wie Al-Istighfar, das sehen wir auch, inshallah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta as-salam, minka as-salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Und dann werden noch weitere Gedenksprüche erwähnt, aber kein Dua. Viele nehmen dann die Hände hoch, regelmäßig nach dem Gebet, regelmäßig, immer. Als ob genauso wie Adhan und Iqama zum Gebet gehört, gehört bei denen das Händeheben zum Gebet, nach dem Ende des Gebets. Und das ist eine Bid'ah. Was ist eine Bid'ah? Das Händeheben? Nein, nicht das Händeheben, sondern das ständige Händeheben nach Ende des Gebetes. Noch einmal, das ständige Händeheben. Warum? Denn dadurch erklärst du damit, es gibt ein Bestandteil des Gebetes. Das Gebet hat Bestandteile, hat Voraussetzungen, die kommen vor dem Gebet. Hat Säulen, die kommen während des Gebets. Und hat noch freiwillige Aspekte, die kommen nach dem Gebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns all diese Voraussetzungen, Säulen und freiwilligen Aspekte erklärt. Er hat uns gesagt, wir sollen Wudu machen, das geschieht vor dem Gebet. Er hat uns gesagt, wir sollen Adhan und Iqama machen, das geschieht vor dem Gebet. Er hat uns gesagt, wir sollen Richtung Qibla stehen, das geschieht vor dem Gebet. Er hat gesagt, im Gebet sollen wir die Fatiha lesen in jeder Rak'a, wir sollen uns verbeugen, niederwerfen und so weiter. Hat er jemals gesagt, und nach dem Taslim bitte Hände hoch und Dua machen? Hat er nie gesagt, hat er auch nie getan. Und deswegen fragen wir diese Menschen, wie wär's denn, wenn du anstatt nach dem Taslim Dua machst, vor dem Takbir Dua machst. Warum machst du es nach dem Taslim? Warum machst du nicht vor dem Takbir? Also, du sagst, qad qamat salah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma ghfir lana warhamna wa'afina wa'afu anna, Allahumma rzuqna wajburna, Allahumma tub alayna waghfir. Warum machst du das nicht? Ich meine, Bid'a nachher oder Bid'a vorher, was ist denn da? Ist ja genauso schlimm. Das heißt, wir dürfen nichts dazu erfinden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer eine Tat ausübt, die wir nicht befohlen haben, dessen Tat ist ungültig. Dessen Tat ist ungültig. Und deswegen, Ad-Dua ist nicht nach dem Taslim, sondern vor dem Taslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوا. Danach soll man von den Bittgebeten auswählen, was einem gefällt, so dass er damit bittet. Nach was? Nach diesem Tashahud. Und vor was? Vor dem Taslim. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch getan. Und in einer anderen Überlieferung bei Imam Muslim heißt es, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. Danach soll er bitten, was er möchte. Und zu den Bittgebeten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam aussprach vor dem Taslim, gehört zum Beispiel folgender Hadith. Und zwar, إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Einige sind sogar davon ausgegangen, einige Gelehrte, dass eine Pflicht ist. Aber die meisten sagen, es ist eine Sunna. Und zwar, wenn jemand von euch den Tashahud aufsagt, so soll er vor viererlei Zuflucht suchen. Sodass er sagt, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe der Hölle, vor der Strafe des Grabes, vor den Versuchungen des Lebens und des Todes und vor den schlechten Versuchungen des falschen Messias. Das wird wann getan? Nachdem du As-Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam aufgesagt hast, die Segenswünsche für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, danach nicht einfach At-Taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und das gilt hier für welche Rak'a? Das gilt hier für die letzte Rak'a. Also nicht beim Tashahud, nicht beim sogenannten mittleren Tashahud. Also wir reden hier nicht von dem Tashahud in der zweiten Rak'a beim Dhuhr-Gebet und beim Asr-Gebet und beim Maghrib-Gebet und beim Isha-Gebet. Nicht da. Sondern wir reden hier, wann macht man diesen Dua? Im letzten Tashahud. Das heißt, nach der vierten Rak'a im Dhuhr-Gebet, nach der vierten Rak'a im Asr-Gebet, nach der dritten Rak'a im Maghrib-Gebet, nach der vierten Rak'a im Isha-Gebet und nach der zweiten Raka'a im Subh-Gebet, weil es ja nur ein Tashahud gibt im Subh. Ist das klar? Also nach, wenn es der erste Tashahud ist und nicht der letzte, also der mittlere, hat ein Gebet nur ein Tashahud wie Salat Subh, hat es keinen mittleren Tashahud. Also wenn es der mittlere Tashahud ist, dann sagen einige Gelehrte, sagt man den Tashahud auf, bis wohin? Ohne As-Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andere sagen, das kannst du noch dazu machen, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber beim letzten Tashahud, da sollst du natürlich auf jeden Fall As-Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aufsagen. Da musst du es aufsagen. Und danach sagst du diesen Dua auf. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. Er begann mit dem Ersuchen der Zuflucht bei Allah vor der Strafe des Höllenfeuers, da diese die schlimmste aller Strafen ist. Aber schon im Grabe kann die Strafe beginnen und daher sucht der Betende die Zuflucht auch vor dieser Strafe. Und dieser Hadith ist ein Beleg in der Aqida, dass im Grab eine Strafe herrscht. Denn es gibt Sekten, die sagen, es gibt keine Strafe im Grab. Das sind alles Metaphern. Das ist gar nicht wahr. Ich meine, Menschen, die sagen, sie wären Muslime. Aber dieser Beleg, dieser Hadith belegt, dass du Zuflucht suchst. Wenn es keine Strafe im Grab gäbe, warum suchst du dann Zuflucht vor dieser Strafe? Ist doch Unsinn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt uns keinen Unsinn bei. Also belegt dieser Hadith, dass es im Grab tatsächlich eine Strafe gibt. Und es wird gesagt, dass Ali radiallahu an oder Uthman ibn Affan radiallahu an gefragt wurde, warum läufst du gelb an, wenn du das Grab hörst und nicht, wenn du Al-Akhira hörst? Dann sagte er, wer gerettet wird vor der Strafe im Grab, der wird gerettet vor der Strafe im Höllenfeuer. Möge Allah uns davor bewahren. Denn man wird gereinigt auf dem Weg zur Akhira, wird man gereinigt. Das hatten wir mal durchgenommen in Madarij al-Salikin, als Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala sagte, At-Tamhisu, das heißt die Reinigung geschieht in drei Städten. Erstmal in der Stätte der Dunya, Darud Dunya. Wenn die Reinigung in der Stätte der Dunya nicht ausreicht, durch was wird man gereinigt? Erstmal durch die Bitte um Vergebung, dann durch die guten Taten, dann durch die Prüfungen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem schickt, wie zum Beispiel Krankheiten oder andere Sachen. Wenn dieses in der Dunya nicht ausreicht und deine Sünden immer noch da sind, ja, dein Konto der Sünden ist immer noch voll, dann musst du gereinigt werden im Grab und das geschieht durch das Fragen, durch die Fitna, das Fragen von Munkar wa Nakir und die ganzen Ereignisse im Grab und die Strafen im Grab. Wenn dies nicht ausreicht, dann wirst du gereinigt durch das Stehen vor Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah und die Nähe der Sonne über die Köpfe der Menschen und so weiter und so fort. Wenn das alles nicht ausreicht, muss man zu Jahannam rein, möge Allah uns davor bewahren, außer Allah vergibt einen. Und deswegen, wenn du im Grab nicht bestraft wirst, bedeutet das, Alhamdulillah, du hast keine Sünden mehr. Ja, du musst nicht gereinigt werden. Du bist schon rein. Und deswegen sagte eben dieser Gefährte, dass er so dieses Grab so fürchtet, weil das die erste Stätte der Bestrafung ist nach dem Tod. Möge Allah uns vor der Strafe im Grab bewahren. Schließlich ersucht man bei Allah und Zuflucht, oder bevor das kommt, so dann ersucht der Betende die Zuflucht bei Allah vor jeglichen Versuchungen, ob im Leben oder nach dem Tod. Al-Fitnatu ist die Versuchung. Wal-Fitna, es gibt mehrere Versuchungen. Es gibt zwei Waffen des Teufels. Einmal die Shubuhat, die Scheinargumente, und das andere sind die Shahawat, das sind die Begierden. Beides sind Versuchungen. Wenn Iblis dich dazu führt, dass du an Allah zweifelst, an seine Weisheit, an seine Gerechtigkeit, das sind dann Shubuhat, Scheinargumente, die du hast. Und das sind Versuchungen und das sind mit Abstand die schlimmsten Versuchungen, denn dadurch kommt man raus aus der Religion, wenn man denkt, Allah wäre ungerecht oder nicht weise oder unwissend, möge Allah uns davor bewahren. Und die anderen Versuchungen sind die Begierden. Die Begierden, die Versuchungen durch Geld, durch Ansehen, durch Vermögen und so weiter und so fort. Und man bittet Allah Azza wa Jal um Rettung vor diesen Versuchungen. Weder im Glauben will man eine Versuchung haben, noch in den Handlungen und Taten will man diesen Versuchungen ausgesetzt werden. Dann zum Schluss ersucht man bei Allah um Zuflucht vor den Versuchungen des falschen Messias, Al-Masih Ad-Dajjal, der die Menschen irreleitet. Das Erscheinen des falschen Messias gehört zu den größten Zeichen der Stunde, also Alamatu As-Sa'a Al-Kubra, und ist eines der größten Prüfungen für die Menschheit. Und Al-Masih Ad-Dajjal kommt zum Ende der Zeit und viele werden irregeleitet durch ihn, denn Allah Azza wa Jal gibt ihm die Fähigkeit, dass er sagt, es soll regnen, dann wird es regnen, es soll blühen, dann wird es blühen. Und viele Menschen glauben ihm dann. Wer glaubt ihm? Das sind diejenigen, die jedem glauben, wenn er was sagt. Und deswegen bist du jemand, der alles hört. Es gibt Menschen, die hören sich alles an. Egal was für ein Kommentar muss ich durchlesen. Egal was für ein Video muss ich mir anschauen. Egal was. Das sind Menschen, die, wenn Al-Masih Ad-Dajjal kommen, sich nicht zusammenreißen werden und ihm nicht zuhören werden. Wenn du jetzt dich nicht zusammenreißt und dich nicht erziehst, ich höre mich nicht alles an. Von 50 Videos schaue ich mir nur ein Video an auf Facebook. Von 50 Kommentaren lese ich mir nur einen Kommentar oder gar keinen. Ich beschäftige mich nur mit dem, wo ich mir sicher bin, dass es eine sichere Quelle ist. Alles andere lasse ich beiseite. Das muss ich trainieren. Wenn ich das jetzt nicht trainiere und dann der Messias Dajjal kommt, glaubst du, du wirst dann so erzogen sein, dass du sagst, nein, ich höre mich nicht an. Nein, deine Nefs hast du so verwöhnt, egal was für ein Ton, wo, dann wirst du auch, Al-Masih Ad-Dajjal, wo ist Masih Ad-Dajjal? Anstatt, dass du abhaust, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr mitbekommt, dass Al-Masih Ad-Dajjal kommt, dann rennt weg, dann geht weg, wirst du es nicht tun. Und das ist eben das Fatale, wenn du dich nicht erziehst. Wenn wir heute viele Leute sehen, ja, und der hat gesagt in Facebook und der, Subhana Rabbi al-Azim, hast du nichts Besseres zu tun, als wirklich jedem Menschen zuzuhören, Subhanallah. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es reicht als Sünde, dass man jedem zuhört. Oder dass man alles sagt, was man hört, so rum. Dass man alles sagt, was man hört. Nein, du musst es schon sieben. Ist das ein Gelehrter, der gerade redet? Ist das ein Scheich, ein Angesehener? Dann hör ihm zu. Denn er wird sagen, قال الله, قال رسول الله, sallallahu alaihi wasallam. Aber ein XY, ein irgend unbekannter Mensch auf dieser Welt, hat mal ein Video gemacht. Und was machen die Leute, die Muslime? Sie schauen sich dieses Video an. Deswegen, der falsche Messias wird diese Tücken auch nutzen und dadurch wird er viele von den Menschen erreichen. Deswegen muss man sich hüten und wir müssen jetzt schon anfangen, uns um Zuflucht zu suchen und zu erbitten bei Allah Azza wa Jal vor dem falschen Messias. Eine weitere Überlieferung des Bittgebets am Ende des Gebetes lautet, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. Ein weiterer Dua lautet, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe des Grabes, vor der Versuchung des falschen Messias, vor den Versuchungen des Lebens und der Versuchung des Todes. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den Sünden und vor der Schuld. Da sagte einer, sehr oft suchst du Zuflucht vor der Schuld. Dann sagte er, wenn ein Mann schuldig ist und redet, dann lügt er. Und wenn er verspricht, hält er es nicht ein. Mit den Sünden sind alle schlechten Taten gemeint. die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, also die Übertretungen der Rechte Allahs azza wa jalla, jegliche Sünden. Und mit der Schuld ist all das gemeint, was der Mensch an Rechten anderer übertreten hat. Al-Ma'thami wal-Maghram. Al-Ma'tham, also Sünden, also Rechte Allahs übertreten. Al-Maghram ist Schuld, also Rechte der Menschen übertreten. Ob das eine finanzielle Schuld ist oder irgendetwas anderes, ob das eine Lüge gewesen ist oder ob das irgendeine andere Art der Übertretung der Rechte der Menschen ist, das alles gehört zur Schuld. So soll der Muslim weder die Rechte Allahs übertreten, noch die Rechte der Menschen übertreten. Man muss im Reinen sein mit Allah subhanahu wa ta'ala und man muss im Reinen sein mit den Menschen. Man darf nicht hinterlistig sein, nicht glauben, nicht stehlen, nicht lügen und so weiter und so fort. Und vor all diesen Sachen sucht der Prophet sallallahu alaihi wasallam Zuflucht. Und deswegen, jazakumullahu khayran, ist dieser Moment zwischen dem Tashahud und dem Taslim ein besonderer Moment, an dem es viele Ad'iyah gibt, also viele Duas, gibt viele Bittgebete. So zum Beispiel auch ein weiteres Bittgebet, das man aufsagen kann. Allahumma ghfir li ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa ant. O Allah, vergib mir, was ich vorangehen ließ, was ich aufgeschoben habe, was ich verschwieg und was ich offenkundig tat und worin ich gegen mich selbst maßlos gewesen bin und jenes, über das du wissender bist als ich. Du bist der Voranstellende und der Zurückstellende. Es gibt keine Gottheit außer dir. Hier bittet der Diener seinen Herrn, die Sünden zu vergeben, die in der Vergangenheit begangen wurden, aber auch die in der Zukunft vollzogen werden. Denn Allah Jalla wa Ala weiß, ob du in der Zukunft sündigst oder nicht. Und hier noch einmal ganz kurz. Allah Azza wa Jalla hat dir die Sünde nicht aufgezwungen, die in der Zukunft kommen wird. Er hat dich nicht dazu gezwungen, sondern Allah Jalla wa Ala kennt deine Entscheidung schon im Voraus. Allah Azza wa Jalla weiß, wie du ganz frei, aus freiem Willen, dich entscheiden wirst morgen und übermorgen und nächstes Jahr und die nächsten 30 Jahre. Das weiß Allah schon immer. Denn er ist der Allwissende, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen bittest du Allah, O Allah, du hast Wissen über die Vergangenheit und über die Zukunft. Vergib mir die vergangenen Sünden und hüte mich und bewahre mich vor den kommenden Sünden, leite mich recht und vergib sie mir. Und danach, denn der Diener weiß, dass Allah Azza wa Jalla der Einzige ist, der voranbringen kann. Voranbringen kann, also nutzen kann. Der dir helfen kann. Und nur Allah leitet die Menschen recht und nur er verhilft dem Diener zur guten Tat. Ebenso ersucht der Diener die Zuflucht bei Allah vor dem Ausbleiben der Rechtleitung und dem Hinauszögern der Gunsterweisung. Ja, du bittest Allah, bitte lass die Rechtleitung nicht weg von mir. Lass sie bei mir. Leite mich permanent recht, immer und immer wieder. Erneuere meinen Glauben, immer und immer wieder. Festige meinen Glauben. Das alles wünscht sich der Diener in diesem Dua. Denn ohne die Hilfe Allahs kann kein Mensch die Rechtleitung erlangen. Denn er sagt, du bist der Voranstellende und der Zurückstellende. Wenn du nicht recht leitest, der wird nicht recht geleitet werden. Somit vergegenwärtigt sich der Betende, dass er nur durch die Hilfe Allahs und die Güte Allahs diese Rechtleitung genießt. Ebenfalls fürchtet sich der Diener vor der Irreleitung und der Abwendung vom geraden Weg. Allah Azza wa Jal sagte, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Wetteilt zu Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist, bereitet für diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will. Und deswegen bittest du Allah, bitte gewähre mir diese Huld und diese Gunst. Und Allah besitzt große Huld. Und Es gibt noch ein weiteres Bittgebet zum Schluss des Tashahhud vor dem Taslim. عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر يوما صلاة فأوجز فيها فقال بعض القوم لقد خففت أو كلمة نحوها فقال أما علي ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انطلق عمار اتبعه رجل وهو أبي فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدي. Ein wunderschöner Dua. Ein wunderschöner Dua, der eigentlich alles beinhaltet, was man sich überhaupt wünschen kann. Von irdischen und jenseitigen Angelegenheiten. Ata ibn Sa'ib überlieferte über seinen Vater, dass er sagte, Ammar ibn Yasir betete vor und hat das Gebet kurz gefasst. Da sagten ihm einige, du hast das Gebet kurz gefasst. Daraufhin sagte er, ich habe im Gebet ein Bittgebet ausgesprochen, das ich vom Gesandten Allahs gehört habe. Als er aufstand, folgte ihm ein Mann und fragte ihm nach dem Bittgebet. Und das zeigt, wie sehr sie Wissen erlangen wollten, die Gefährten. Dann kam er zurück und berichtete allen Anwesenden das Bittgebet. O Allah, ich bitte dich bei deinem Wissen über das Verborgene und deiner Macht über die Schöpfung. Lass mich leben, solange du weißt, dass das Leben gut für mich ist. Und lass mich sterben, wenn du weißt, dass der Tod gut für mich ist. O Allah, ich bitte dich um Furcht vor dir im Verborgenen und Offenkundigen. Und ich bitte dich um das wahre Wort in der Zufriedenheit und im Zorn. Ich bitte dich um Mäßigung in Reichtum und Armut. Und ich bitte dich um Gunst, die nie aufhört. Ich bitte dich um unaufhörlichen Grund zur Freude. Ich bitte dich um Zufriedenheit mit dem, was du mir bestimmt hast. Ich bitte dich um ein erleichtertes Leben nach dem Tod. Ich bitte dich um die Freude beim Anblick deines edlen Antlitzes, die Sehnsucht, dir zu begegnen, ohne Schaden zu erleiden und ohne Verlockung zur Verirrung. O Allah, ziere uns mit dem Schmuck des Iman und lass uns zu den rechtgeleiteten Rechtgeleiteten gehören. Dieser Hadith, wie gesagt, enthält sehr, sehr viele Punkte, die man braucht, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Zu Beginn dieses Bittgebets bittet der Diener Allah mit seinen Eigenschaften. Und das gehört zum Respekt und zum Benehmen beim Dua. Und zwar, dass du erst einmal Allah lobst. Nicht sofort sagst, Allah gib mir, hilf mir direkt, sondern zuerst einmal Allah loben, Allah preisen, Allah verherrlichen. Und das macht er hier. O Allah, ich bitte dich, nicht zuerst, was er bittet, sondern erst einmal preist er ihn. Bei deinem Wissen über das Verborgene und deiner Macht über die Schöpfung. Ja, das heißt, und das sollte man immer machen. Das heißt, wenn du Dua machst, O Allah, du bist der Herrliche. O Allah, du bist der Gewaltige. O Allah, du bist der Allvergebende. Und so weiter und so fort. Erst einmal mit seinen Eigenschaften und Namen und danach sagst du, ich bitte dich um dies und jenes. O Allah, ich bitte dich bei deinem Wissen über das Verborgene und deiner Macht über die Schöpfung. Lass mich leben, solange du weißt, dass das Leben gut für mich ist. Und lass mich sterben, wenn du weißt, dass der Tod gut für mich ist. Denn nur Allah Jalla wa Ala hat das vollkommene Wissen und nur er weiß Bescheid, was gut für dich ist. Ist ein weiterer Tag auf dieser Dunya besser für dich oder schlechter? Weiß nur Allah Jalla wa Ala. Und deswegen bittest du Allah. O Allah, wenn es keinen Sinn mehr macht, dann setze mich dieser Fitna in diesem Leben nicht aus. Aber wenn es Sinn macht, dann gib mir weiteres Leben. Und ob das Leben besser ist oder ob der Tod besser ist, kann nicht der Mensch entscheiden. Denn das Wissen des Menschen ist eingeschränkt und das Wissen Allahs Azza wa Jalla ist endlos, uneingeschränkt. Daher darf der Mensch sich den Tod nicht wünschen. Also man sagt ja nicht, oh Allah, bitte lass mich sterben. Nein, nein, sondern er sagt, ja Allah, wenn du weißt, es ist besser, dass ich lebe, lass mich leben. Wenn du weißt, es ist besser, dass ich sterbe, weil ich vielleicht ein Verbrecher werde in der Zukunft. Du weißt, dass ich vielleicht schlimm werde in der Zukunft. Ja, dann lieber jetzt sterben, ich bete ja noch und faste ja noch, bin noch ein anständiger Mensch. Dann will ich aber nicht diese Karriere dann haben, die mich in die Hölle führt. Aber das weiß ja nur Allah Jalla wa Ala. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Keiner von euch soll sich den Tod wünschen, denn entweder ist es jemand, der Gutes tut, der vielleicht noch mehr Gutes machen wird, oder er ist jemand, der Sünden begeht, der vielleicht um Gnade bitten wird. Das heißt, du selbst darfst dir den Tod nicht wünschen. Denn jeder Tag, den du noch einmal lebst, ist eine Chance für dich, dass du mehr Gutes tust und dass du für deine Sünden um Vergebung bittest. Aber in diesem Dua sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du weißt, o Allah, dass meine Zukunft schlecht wird, dann will ich nicht mehr Sünden haben. Und wenn du weißt, dass meine Zukunft besser wird, dann gib mir ein längeres Leben. Dann geht es weiter, o Allah, ich bitte dich um Furcht vor dir im Verborgenen und Offenkundigen. Viele Menschen begehen die Sünden nicht, wenn sie in der Öffentlichkeit sind. Fühlen sie sich aber vor den Blicken der Menschen sicher, dann begehen sie die verschiedensten Sünden. Sie schämen sich vor der Schöpfung, vor jedem, außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Doch die wahren Gläubigen fürchten ihren Herrn im Verborgenen und Offenkundigen, denn sie wissen, Allah Azza wa Jalla sieht sie überall. Allah Azza wa Jalla sagt, الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Die ihren Herrn im Verborgenen fürchten und die wegen der Stunde besorgt sind. Und Allah Azza wa Jalla sagte, مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Der den Al-Abama im Verborgenen fürchtet und mit reuigem Herzen zu ihm kommt. Und dann geht es weiter. Und ich bitte dich um das wahre Wort in der Zufriedenheit und im Zorn. Es ist einfach, die Wahrheit zu sagen, wenn es dir gut geht. Aber schwierig wird es, die Wahrheit zu sagen, wenn es dir nicht gut geht. Oder wenn du in zornig bist. Dann musst du natürlich die Rechtleitung Allahs Azza wa Jal bekommen, dass du immer noch die Wahrheit sagst. Denn Allah Azza wa Jal sagte, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden und wenn sie zornig sind, doch vergeben. Das ist es. Das ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرَعَ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Nicht der Starke im Ringen ist der Starke. Der Starke ist derjenige, der sich im Zorn beherrscht. Wenn du zornig bist, aber dann nicht beleidigst. Wenn du zornig bist, aber dann nicht ungerecht wirst. Es gibt Leute, die werden ungerecht. Ein armer Mensch zum Beispiel hat dir irgendwas getan. Du hast ihm Geld gespendet und dann nimmst du ihm das Geld wieder zurück, nur weil du sauer bist. Das ist ungerecht. Ja. Und deswegen sich zusammenzureißen, sowohl wenn es dir gut geht, wenn du lachst, als auch wenn du zornig bist. Dann geht es weiter im Dua, ich bitte dich um Mäßigung in Reichtum und Armut. Denn das hat Allah Azza wa Jalla erwähnt. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Und lasse deine Hand nicht an deinem Hals fest gefesselt sein. Strecke sie aber auch nicht vollständig aus. Das heißt, der eine ist geizig, der andere gibt so viel aus, dass es ihn schaden wird. Sonst würdest du getadelt und aller Mittel entblößt dasitzen. Und Allah Azza wa Jalla sagte, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder maßlos noch knauserig sind, sondern den Mittelweg dazwischen einhalten. Dann bittet er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und ich bitte dich um Gunst, die nie aufhört. Denn der Diener weiß, dass nur Allah azza wa jall der Gunst erweisende ist, subhanah. Und wenn er nicht mehr die Gaben gibt, wer soll dir dann die Gaben geben? Allah azza wa jall sagt, ma indakum yanfad, wa ma inda Allahi baq, wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Was bei euch ist, geht zu Ende. Was aber bei Allah ist, ist bleibend. Wir werden denjenigen, die standhaft sind, ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste vergelten von dem, was sie taten. Dann geht es weiter. Ich bitte dich um unaufhörlichen Grund zur Freude. Die irdischen Gründe zur Freude sind vergänglich. Aber die jenseitigen Gründe zur Freude hingegen sind unaufhörlich. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Und mein Grund zur Freude ist im Gebet. Denn diese Freude hört nicht in der Dunya auf, sondern es gibt einen Genuss in der Dunya und es geht weiter mit dem Genuss يَوْمُ الْقِيَامِ. Und er sagte dann, ich bitte dich um Zufriedenheit mit dem, was du mir bestimmt hast. Und das ist eines der wichtigsten Gründe für die Glückseligkeit. Zufrieden zu sein mit dem, was Allah bestimmt hat. Und dazu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Den Geschmack des Glaubens findet derjenige, der zufrieden ist mit Allah als Herrn, mit dem Islam als Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandte. Derjenige, der mit seinem Herrn zufrieden ist, wird bei Eintritt seiner Bestimmung, also dem Schicksal, damit zufrieden sein. Gleich ob es in den Augen der Menschen etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Und hierzu sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَقْضِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءً شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءً صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Er sagte, bei dem, in dessen Hände meine Seele ist, jede Bestimmung, die Allah für den Gläubigen bestimmt, ist für ihn das Beste. Und dies gilt nur für den Gläubigen. Wenn ihm Freude widerfährt, dankt er, so ist es besser für ihn. Und wenn ihm Leid widerfährt, ist er geduldig, so ist es besser für ihn. Und dann sagt der Mensch, der Bittende, ich bitte dich um ein erleichtertes Leben nach dem Tod. Das wahre Leben ist natürlich das Leben nach dem Tod, denn dieses Leben ist vergänglich. Es wird aufhören. Allah Azza wa Jalla sagte, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dieses irdische Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Die jenseitige Wohnstätte aber ist wahrlich das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten. Und dann heißt es, ich bitte dich um die Freude beim Anblick deines edlen Antlitzes, die Sehnsucht dir zu begegnen, ohne Schaden zu erleiden und ohne Verlockung zur Verwirrung. Denn die größte Gabe und die wunderbarste Gunsterweisung ist der Anblick des Antlitzes Allahs Azza wa Jal. Auch hier können diesen Gedenkspruch nur diejenigen genießen, die die richtige Aqida haben. Wenn du nicht daran glaubst, dass du Allah sehen wirst, Yawm al-Qiyamah, was willst du mit diesem Dua anfangen dann? Und deswegen musst du Allah danken, dass er dir diese richtige Aqida gegeben hat. Und zwar, dass du alle Eigenschaften Allahs bestätigst, die er bestätigt hat. Und Allah Azza wa Jal belegte das, dass man ihn sehen wird. Und zwar sagte er, وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاضِرَةً. Die einen Gesichter werden an jenem Tag strahlen, zu ihrem Herrn schauen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ قَالَ يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Wenn die Leute des Paradieses ins Paradies eintreten, sagt Allah, möchtet ihr etwas weiteres? إخوتي بارك الله فيكم لو سمحتم والله هذا أمر شاق إذا تكلمت أنا وهناك أصوات أخرى. الله يفتح عليكم. Wenn die Leute des Paradieses ins Paradies eintreten, sagt Allah, möchtet ihr etwas weiteres? So sagen sie, hast du nicht unsere Gesichter weiß gemacht? Hast du uns nicht ins Paradies geführt und uns von der Hölle geschützt? Dann deckt Allah den Schleier auf, so gibt es nichts, was sie lieber hätten, als den Anblick ihres Herrn. Und das ist noch einmal eine Bestätigung, dass man Allahs Antlitz bi'idhnillah sehen wird. Und danach in einer weiteren Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Aya rezitiert: "Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Ihre Gesichter werden weder von Dunkelheit noch Erniedrigung bedeckt. Das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Und zum Schluss sagt man, O Allah, ziere uns mit dem Schmuck des Iman und lass uns zu den Rechtgeleiteten gehören. Also die selbst rechtgeleitet sind und die Menschen rechtleiten. Und der Schmuck des Glaubens ist eben der Schmuck des Herzens. Und das ist das Beste, womit man sich verzieren kann, wenn man eine reine Glaubenslehre hat und diesen Glauben auch umsetzt in die Taten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Bittgebete von uns annehmen. Möge Allah azza wa jal uns helfen, gemäß dieses Glaubens auch zu handeln. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.